Dann was hat er von seinem Geld? Das heißt, wenn er zu ihr schaut, dann sollte in deinem Herzen diese Fröhlichkeit, dieses schöne Gefühl entstehen. Nicht dieses, damit ist nicht gemeint die Schönheit, dass du die Schönheit die anschaust, dass du sie anschaust, weil sie schön ist, ja, aber einen schlechten Charakter hat. Nein, damit meinte, du schaust sie an und dein Herz wird erfüllt mit Freude. Warum? Weil sie eine rechtschaffene Frau, weil sie eine rechtschaffene Frau ist. Und wenn du sie anschaust, bekommst du eine Ruhe in deinem Herzen, weil sie dich an Allah erinnert. Sie erinnert dich an Taqwa, an die Gottesfurcht. Sie erinnert dich an dass du Angst und dass du vor Allah subhanahu seine Verbote achtest. Und wenn er sich von ihr entfernt oder er weggeht und er sie allein lässt, wird sie ihm schützen. Was heißt schützen? Sie wird seine Ehre schützen, sein Geld schützen. Und wenn er schwört, wenn er schwört und sagt, Wallahi, du darfst das und das, dann wird sie das und das nicht tun. Und wenn er etwas ihr gebietet oder er sagt, sie tue das, dann wird sie das tun. Sie gehorcht ihm auf Befehl. Die ganzen Probleme, die heute zwischen der Ehe bestehen, ist warum? Weil die Leute kein Wissen haben darüber, wie der Prophet Muhammad sallam und wie die Frauen des Propheten waren, wie Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dass diese Gesellschaft funktioniert. Wir wollen, die Frau ist heute ungehorsam und sie ist zum Teil auch stur. Und sie geht mit deinem Geld schlecht um. Das heißt, sie verschwendet dein Geld, weil sie denkt an sich. Und dadurch, durch diese Eigenschaft, die wir gerade nannten, kann es zur Scheidung führen. Und wenn er sie verlässt, das heißt nicht, also wenn er aus dem Haus geht, dann sie sagt, Alhamdulillah, er ist weg. Und dann tut sie Dinge, die sie nicht vor ihm tut, im Geheimen. Verbotene Dinge natürlich. Und dann die Telefonate fangen an. Mit ihren Freundinnen, mit ihren Nahestehenden. Mashallah. Und dann wird gelästert. Meine lieben Brüder, die Angelegenheit der Frau im Islam ist deswegen, wenn sie nicht die Eigenschaften besitzt, die die Rechtschaffenen besaßen vor uns, dann in Indien wird über die Frau gesagt, eine schöne Aussage. Der Tod und die Krankheit und die Armut und der Gift und das Feuer ist besser als die Frau. Also alle Übel, das ist ein nicht alle Inder sagen das, eine Gruppe von Inder sagen das. Er sagt, der Tod ist besser als eine Frau. Die Krankheit, dass ich krank bin, ist besser als eine Frau. Dass er von einer Schlange gebissen wird, ist besser als verheiratet zu sein. Der Islam gab die Frau, der Islam sagt das nicht über die Frau. Ja. Die Frau, wir erwähnten schon die Eigenschaften, die die Frau im Islam haben sollte, wenn der Mann, wie sie gegenüber dem Mann sein soll, treu und sie soll ihm gehorchen und sie soll ihn an Allah erinnern. Die Sache, er sagt, dass die Scheidung ist erlaubt, aber sie ist verhasst. Sie ist verhasst. Und man sollte achten darauf, dass diese Tür von der Scheidung geschlossen wird. Deswegen diese Gehorsamkeit gegenüber dem Mann, dem Ehemann. Und dass du weißt, wie man dass man weiß, wie man seine Frau erzieht. Und diese Nachkommenschaft hat sieben Generationen. Und das ist ein Hadith des Propheten Muhammad sallam, Allah subhanahu wa ta'ala segnet sieben Generationen. Sieben Generationen. Deswegen schaut nach den Schulen, die erzogen worden sind. Und wenn Sheikh konzentriert sich sehr auf diese Gehorsamkeit gegenüber dem Ehemann, dass die Frau, wenn der Mann zu ihr sagt, tue das nicht, sie gehorcht ihm. Subhanallah. Die Gehorsamkeit, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah, sagt, die Gehorsamkeit gegenüber dem Ehemann ist eher als die Gehorsamkeit gegenüber der Mutter. Und die Gehorsamkeit gegenüber der Mutter ist nur, wenn der Mann ihr das erlaubt. Da sehen wir, wie wichtig dieser Maßstab der Islam, damit diese Gesellschaft funktioniert. Deswegen, wenn du willst das Paradies erreichen, so hat es der Prophet Muhammad sallam gesagt, dass die Gehorsamkeit gegenüber dem Ehemann ist ein Weg zum Paradies. Der Prophet sagte zu einer Frau, hast du einen Ehemann? Bist du verheiratet? Sie sagte, ja, Rasulallah, ich bin verheiratet. Dann sagte der Prophet Muhammad sallam, schau mal, wo bist du? Wie bist du bei ihm? Wie bist du zu ihm? Wie bist du zu ihm? Du sollst deinen gut zu deinem Ehemann, denn er ist dein Paradies und deine Hölle. Denn das ist ein Weg zur Hölle oder zum Paradies. Und die Frau, die wenn sie etwas tut, was der Ehemann möchte, dann also nicht möchte, und sie tut es trotzdem, gegen seinen Trotz, dann soll sie wissen, sie ist nicht auf dem Weg des Paradieses. Ein anderer Hadith. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn die Frau betet ihr Pflichtgebet, und sie fastet ihr Monat und schützt ihr Geschlecht, also ihr Keuschheit, das sind Pflichten, eine der gewaltigsten Pflichten, das Gebet, das Fasten, Ramadan und Sinna, sich vor Sinna zu hüten, ihr Keuschheit zu bewahren, allgemein vor der Gesellschaft. Und sie gehorcht ihren Ehemann, Allah hat das in einem Satz, in einem Hadith, sagt der Prophet, in einem Hadith, und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala zu ihr, und so kommt es im Hadith, so trete in die Tore des Paradieses, von welcher du willst. Wenn du fastest, und du betest, und fastest, und achtest deine Keuschheit, und gehorchst deinem Mann, dann geh von welcher Tür du willst im Paradies. Aber wir sagen, wenn du betest und fastest, dein Ramadan, aber du bist schlecht zu deinem Ehemann, dann hat dein Fasten nichts Gutes. Weil im Hadith von dem Mund des Propheten Muhammad gesprochen, und er spricht nicht aus seiner Neigung, kommt der Gehorsam gegenüber dem Ehemann mit dem Gottesdienst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das auch ein Gottesdienst gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala ist. Oder ein Gottesdienst für Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und diese Gehorsamkeit ist, wie gesagt, eine Tür oder ein Weg, der zum Paradies führt. Ihr schaut, wir erwähnen die Ahadith, damit ihr schaut, hört, was der Prophet sagt, hört. Wenn eine Frau schläft und ihr Mann ist zufrieden im Herzen mit ihr, zufrieden, sie geht ins Paradies, sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aber Vorsicht, Männer, nicht, ihr wisst nicht, dass der Mann kommt und sie unterdrückt und sagt zu ihr, wenn du jetzt schläfst und ich bin nicht zufrieden mit dir und er verlangt zum Beispiel Geschlechtsverkehr, in einem Fall, wo er keine Harmonie zeigt und dann sagt er zu ihr, wenn du jetzt schläfst, und du nicht zu mir kommst, dann wird Allah dich verfluchen. So, nein. Das ist ein Geben und Nehmen. Aber wenn der Mann gerecht zu ihr ist und die Frau trotzdem nicht auf seine Gefühle achtet, und nicht, dass er und er auch sie, wie wir schon erwähnten, sie schlecht behandelt, in verschiedener Art und Weise. Und die Malaika, aber das Thema ist natürlich jetzt die Frau. Wenn die Frau ungerecht ihn behandelt und sie ihn verletzt und sie schlafen geht und er nicht mit ihr zufrieden ist, dann werden die Malaika sie verfluchen bis zum nächsten Tag. Und deswegen, die Malaika verfluchen sie bis zum Tag, bis zum Morgen. Und die Schönheit kommt in einem Hadith über die Schönheit. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn eine Frau ihren Mann verletzt, schaut den Hadith. Die Hur al-Ain spricht und sagt, in einem Hadith sagt der Prophet, wenn die Frau ihren Mann schlecht behandelt und nicht gerecht zu ihm ist, so wird die Hur al-Ain zu ihm sagen, verlass ihn nicht, er ist nur Gast bei dir. Die Hur al-Ain sagt das zu der Ehefrau, er ist nur Gast bei dir, verlass ihn nicht. Denn Allah, ich bin die Frau, die auf ihn wartet im Paradies und möge Allah dich zerstören, sozusagen. Subhanallah. Weiter. Die Gehorsamkeit gegenüber dem Ehemann ist die Tür auch von den Akzeptanz der Taten. Wenn sie betet, fastet. Und sie kennt Allah und sie gibt Zakat und Sadaqa, entrichtet die Almosen und macht Hajj. Aber sie fürchtet nicht Allah in ihrem Mann. Das heißt, er sagt ihr rechts zum Beispiel, sagt ihm links. Sagt ihr so, sagt nein so. Und so sagt der Prophet Muhammad sallam, von drei wird Allah subhanahu wa ta'ala ihr Gebet nicht akzeptiert. Er betet, aber das Gebet erhebt sich nicht über seinen Kopf, nicht mal über seinen Kopf. Und keine Hasana, keine gute Tat geht zum Himmel. All seine Taten oder ihre Taten sind zurückgewiesen. Die ihren Mann zornt, eine Frau, wie manche Frauen sagen, ich rufe gleich die Polizei und bringe dir die Polizei zu ihrem Mann. Subhanallah. Heute, die Probleme, die wir heute haben, bevor die Heirat, sollten Mann und Frau miteinander sitzen. Wie sollen wir verfahren, falls es zur Scheidung kommt? Und das Kindergeld, wer bekommt das Kindergeld? Und das Erziehungsgeld, man sollte das schon aufklären. Man sollte das schon klären. Macht ein Protokoll beim Notar, damit nicht danach am Ende, damit man weiß, auf was man zugeht. Aber auf was man sich so. قلت له إذا كانت بنته حتعيش بضمان مالي يبقى لا خير فيها ولا في مالها. لا خير فيها ولا في مالها. Deswegen nicht, nichts Gutes ist in ihr und in ihr Geld, wenn sie ihren Mann, wenn diese Frau ihren Mann hintergeht. Eine rechtschaffene Frau ist bei ihrem Mann, dass wenn er arm ist, dass wenn er krank wird, dass wenn ihm etwas zustößt, dass ihm beisteht. Und das ist diejenige, wo der Prophet Muhammad sagt, geh von welchem Allah, wo Allah sagen wird, geh in, durch welche Tür du willst, oder Tor im Paradies, oder am jüngsten Tag. Und wenn ihr gegeben, und wenn man ihr was gibt, dann bedankt sie sich. Und wenn man ihr etwas nicht gibt, dann macht sie Geduld. Und sie gibt dir eine Ruhe in deinem Herzen, wenn du sie siehst. Und sie gehorcht dir, wenn du ihr was befiehlst. Und das sind die besten Frauen. Das sind die Maßstäbe, das sollen wir vor uns ständig legen. Wenn du ihr Befehl gibst, sie gehorcht dir. Und wenn du sie anguckst, sie gibt dir eine Ruhe. Gibt dir Sicherheit. Und wenn du etwas tust, macht sie Geduld. Nicht sofort geht sie und verpetzt dich bei ihren Eltern oder bei deinen Eltern. Und macht gleich ein Drama. Ja, wie wir täglich hören, die Probleme. Er wiederholt die Worte. العربية كانت بتوصل انتهى في ليلة الزفاف بتاعها. طبعا احنا عندنا الحمل تقعد مع بنتها ده كان بتقعد يعني. إذا كانت مع بنتها في ليلة الزفاف إلا اسمعي زوجك على متعودين من أول ليلة. Leute, die Frauen, es war damals, wenn die Mütter saßen mit ihren Töchtern vor der Hochzeitsnacht, so bevor die Hochzeitsnacht, also bevor die Hochzeit oder die Feier war, hat die Frau gesagt, die Mutter hat zu ihrer Tochter gesagt, du musst sofort Macht über ihn haben. Und anstatt, dass das eine harmonische Nacht wird, wird es eine Nacht von Geschrei und Streit. Wie damals die arabische Frau, Mutter, wie sie ihre Kinder. Aber schaut mal, das sind nicht die Maßstäbe. Der Islam hat andere Maßstäbe. Die Rechtschaffenen haben zu ihren Kindern gesagt, zu ihrer Töchter, du sollst ihnen nicht zu widerstehen, sondern ihm gehorchen. Und deshalb, meine Brüder und meine Schwestern, ihr Schwestern in der anderen Moschee hier nebenan, und ihr Eltern, und das Schiff, wo die Menschen sich drinnen befinden, wird untergehen. Und wenn der Mann, wenn die Frau nicht den Mann gehorcht, wem soll sie dann gehorchen? Aber als... Und deswegen, der Mann sollte seine Frau beraten und die Frau sollte gehorchen und sollte ihm gehorchen. Du sollst sie befragen und sei kein Diktator. Und nicht nimm die Meinung von ihr, hör dir ihre Meinung an. Weil deine Entscheidung wird aber Allah wird nach deiner Entscheidung fragen, weil du bist der Entscheidungsträger zu Hause über deine Frau und Kinder. Aber nimm die Meinung, aber lass nicht die Frau entscheiden von sich aus. Die Frau, die rechtschaffene Frau, ist die halbe Religion. Sie gibt dir Ruhe. Und Aqidah und Ibadah, Gottesdienst und Glaubensgrundsatz und die guten Verhalten gegenüber den anderen, das ist die andere 50%. Weil diese 50%, die sie mitbringt, durch ihre Ehe, wird das andere stärken bei dir. Einer heiratete von den Rechtschaffenen, heiratete Zainab. eine auch von den rechtschaffenen Frauen. Und die Nacht der Hochzeit, Hochzeitsnacht, er betete Zwaraka, Dank gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist Mustahab, das ist wünschenswert, dass sie beide beten, dass sie noch mit ihrer schönen Kleidung von der Hochzeit, dass sie da gemeinsam Zwaraka beten. Aber mashallah, wir heute beten nicht mal, yani nicht mal ein Pflichtgebet, nicht mal Fajr, Dhuhr bis Ende. Und hat Drogen vielleicht und Alkohol, ein Flachmann in seine Jacke. Und dann sagt er dir, mashallah, Alkohol am Tisch, Hochzeit, sagt, das ist die Feier des Lebens. Ich heirate nur einmal, was soll ich machen? Wallahi, wir haben gesehen, Leute in der Hochzeitsnacht sind gestorben. Allah hat ihre Seelen genommen. Willst du durch eine, und nicht eine kleine Sünde, möchtest du bei einer großen Sünde sterben? Zainab al-Tamimiyya, er betete Taraka, sie, Allahu A'lam, stellte sich hinter ihm hin. Nein, sie betete nicht mit ihm, Jama'a oder so. Aber sie wartete. Oder sie betete mit, so habe ich dann richtig verstanden. Und dann sagte sie zu ihm, warte, mit Geduld, hör von mir. Einer heute von uns wird sagen, willst du mir jetzt eine Rede halten jetzt vor dem Augenblick meines Lebens? Und nachdem sie Allah Lob gepriesen hat und Allah gerühmt hat, dann hat sie gesagt, oh du Mann, oh Mann, du warst früher ein fremder Mann für mich. Ich kannte dich vorher nicht. Ich kannte dich vorher nicht. Und du kanntest mich nicht. Ich kenne deine Art nicht und du kennst meine Art nicht. Du bist ein Fremder mir gegenüber. Sag mir, was du liebst, damit ich das tue, und was du nicht liebst, damit ich darauf achte. Subhanallah. Sie fragt ihn, was er liebt, damit sie das bringt, und ich liebe das und hasse das. Deswegen, sag jetzt mir, und sag mir auch, wem du willst, dass in mein Haus kommen soll und in unser Haus nicht kommen soll. Und nachdem das Gespräch zu Ende war, die Überlieferung sagt, nach einem Jahr, seine Mutter hat ihn besucht, nach einem Jahr. Nach einem Jahr, die Mutter wollte die Tochter besorgen. Das ist die Nummer 1 der Zerstörung der Häuser. Es sind was? Die Schwiegereltern. Wie geht's? Heute wird angerufen. Es wird Ratschläge gegeben. Dann wird gesagt, deswegen sagen wir, oh du rechtschaffene Frau, erzähl nicht deine Geheimnisse. Auch wenn deine Mutter, auch wenn dein Vater oder dein Bruder, wenn ein Problem passiert zu Hause, erzähl die Probleme niemals. Egal, in keiner Situation und Lage soll das passieren. Allah liebt die Gutes tun, denn sie soll das in ihren Herzen tragen und soll Geduld machen. Und weil sie ist, hat Vorrang vor ihren Eltern, vor ihrer Mutter, Vater und ihrem Bruder. Wenn sie leicht bekleidet ist, und dann soll sie sich hinter ihrem Mann verstecken, nicht hinter ihrem Vater. Weil dein Mann ist dein Kleidungsstück. Er ist dein Schutz. ربيتي فأحسنتي تربية جميلة قال الرواية تقول Subhanallah. In der Überlieferung geht es weiter, dass der Ehemann sagt, 20 Jahre habe ich von ihr keine schlechte Sache gesehen. Ich bin niemals ihr zornig gewesen. Es kam nie zu Streiten. Heute, er sagt, 20 Tage nach der Hochzeit schon kommt es zur Scheidung. Und deswegen. Und er sagt heute, andere Fremde, die nicht zur Familie gehören manchmal, und dann wird gesprochen, ja, du musst so machen und pass darauf auf. Und sie erzählt auch alles nach draußen. Erzählt das ihre Freundinnen, ihre Schwestern in der Religion. So waren nicht die Frauen des Propheten Muhammad oder auch nicht die Tochter. Und die Tochter Fatima, radallahu anha, die Tochter des Propheten Muhammad. Diese Fatima, die Arbeit und das Tragen von Wasser, der arbeitete zu Hause. Früher musste man Wasser zum Brunnen holen. Sie hatte überall Merkmale in ihrem Körper von dieser harten Arbeit. Und Ali radiallahu anha hatte Mitleid mit seiner Frau, weil er war ja ihr Ehemann, Ali radiallahu anha. Er meinte, geh doch zu deinem Vater, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und bitte ihn, ob er vielleicht dir eine Dienerin gibt, ein Hausmädchen. Weil sie trug so viel, dass überall Spuren hinterließen auf ihr Körper. Und der Staub, den sie immer damit den Boden kehrte, war in ihre Kleidung. Heute, mashallah, Waschmaschine, Strom, Spülmaschine, alles elektrisch. Und du siehst, obwohl alles, sie hat alles dazu, um dein Leben leicht zu machen, und trotzdem, sie dankt nicht Allah subhanahu wa ta'ala immer natürlich als erstes, sie dankt ihren Mann nicht dafür, und die schlechte Frau, sie macht den Mann alt, bevor er alt wird. Sie bringt ihm weiße Haare, bevor er weiße Haare bekommen sollte. Er sagt, die Angel, die Frau wird manchmal wie der Angel, die schlechte Frau wird wie der Angel, weil nur derjenige, den Allah subhanahu wa ta'ala liebt von den Fischen, kommt an diese Angel vorbei. Und genauso ist das mit diesen schlechten Frauen. Manchmal kommen Männer an diesen Frauen und werden gehen durch diese Frauen kaputt. Und deswegen, deine Vorbilder sollen sein die Sahabiyat, die Gefährtinnen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die in der Wüste, in der Hitze lebten. Und ihr Leben war nicht einfach, aber trotzdem, sie waren dankbar. Und deswegen fürchtet Allah, das ist dein Mann, Ehemann, er ist dein Hölle, dein Paradies. Weil die Gehorsamkeit, Gehorsam sein ihm gegenüber ist ein Weg zum Paradies. Segen und Heil auf den gesunden Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meine lieben Brüder, der Unterricht, den ich auch mache, 2.30 Uhr beginnt er. Und auch für die Schwestern fängt der Unterricht um 3.30 Uhr an. Und deswegen bitten wir jede Tochter, die noch nicht verheiratet ist oder gerade verlobt ist, oder auch die Verheirateten, sie sollen kommen, inshallah, zum Unterricht und lernen, wie die Frau sich verhalten sollen gegenüber ihren Ehemann.